Kleindenken und Großdenken ist gleich anstrengend, darum denke doch nur noch groß. Wie das geht und warum du schon am Anfang das Ende im Sinn haben solltest, erfährst du in diesem Podcast. Der gute Geist deines Unternehmens. Willkommen zum Podcast. Du erfährst hier kostenlos, warum ein guter Geist für ein außergewöhnliches, erfolgreiches Unternehmen unabdingbar ist. Also für alle, die den normalen Weg verlassen möchten und einen optimalen Weg einschlagen wollen. Ein Kind lernt die Sprache, indem es alltägliche Situationen erfährt, Bezugspersonen im Umfeld zuhört und dann Wörter nachplappert. Und dennoch wird an den meisten Schulen auch heute noch anders unterrichtet. Da wird zu oft bei Null begonnen und dann Schritt für Schritt stur linear vorgegangen. Wie bei einem Spiel mit linearen 100 Feldern geht man von Feld 1 zu 2 und so weiter. Doch gerade die Unternehmerswelt ist alles andere als linear, nämlich hoch vernetzt in alle Richtungen und Ebenen. Vielleicht ist das der Grund, warum der renommierte Hirnforscher Gerald Hüther sagt, dass bei Schuleintritt 97% aller Kinder hochbegabt sind und bei Schulaustritt nur noch 3%. Umso tragischer ist es, wenn dann nach fast einem Jahrzehnt Schulunterricht die meisten Jugendlichen dennoch Texte nicht richtig interpretieren können, geschweige denn flüssige Texte zu schreiben. Wirkt sich das auf unser Unternehmertum aus? Es gibt Auswirkungen, die natürlich alleine gesehen auf keinen Fall eine Entschuldigung dafür sein sollen, dass es zu wenige erfolgreiche Unternehmer gibt. Zudem muss man nicht hochbegabt sein, um Unternehmer zu werden. Das Bewusstsein seiner Talente sowie das vernetzte Denken ist viel wichtiger. Weitere Zusammenhänge zwischen Bildungssystem und Unternehmertum bestehen, wie du gleich selbst feststellen wirst. Doch zuvor will ich dir erzählen, wie es bei mir war. Vor allem, wie ich der Falle des kleinen Denkens entkam und erfolgsorientierte lebte. Nach verschiedenen Weiterbildungen war ich total auf 1, 2, 3 programmiert. Zudem wurde mir der Ansatz des kleinen Denkens auch noch vom Elternhaus in den Rucksack gepackt. Das waren in etwa folgende Glaubenssätze: Fang klein an, sei kein Träumer, bleib auf dem Boden, hebe nicht ab und so weiter. Also dachte ich klein, hatte erst einmal Kleines vor und ging Schritt für Schritt durchs Unternehmerleben. Doch es war mehr als anstrengend. Warum das so ist, weiß ich heute. Doch damals ging es mir wohl wie den meisten Unternehmern. Nur nicht auffallen und überheblich wirken, lieber im Kleinen denken und handeln und eben auch in dem Sinne kleine Brötchen backen. Bitte verstehe mich richtig, ich will nicht zum Blöffen aufmuntern, ganz im Gegenteil. Doch was eigentlich immer passiert, wenn du im kleinen Denken verharrst, ist Folgendes. Sobald ein erstes größeres Problem auftaucht, und das kommt meist schon sehr früh, verzweifelst du. Und obwohl du es immer und immer wieder probierst, scheint es keinen Ausweg zu geben. Und das Schlimmste? Du weißt, dass du erst ganz am Anfang bist und du mindestens noch 96 Felder vor dir hast. Und jeweils spätestens zu diesem Zeitpunkt fiel ich fast in Ohnmacht. Ich fühlte mich als Versager, unfähig und nicht gemacht für diese Welt. Da ich eine Kämpfernatur bin und erst dann aufgebe, wenn die Sonne am Morgen nicht mehr aufgeht, biss ich mich irgendwie durch. Aber um durchzuhalten, war der Preis verdammt hoch. Viel zu hoch, muss ich heute eingestehen. Glücklicherweise legte ich schon immer viel Wert auf Selbstreflexion. Dies gepaart mit einem unbändigen Lernwillen befreite mich aus diesem Dilemma. Denn eines Tages las ich folgendes Zitat: Großdenken und Kleindenken ist gleich anstrengend, darum denke ich lieber grad sofort groß. Dies leuchtete mir als ehemaliger Elektrotechniker sofort ein. Die Formel stimmte. Gleichzeitig merkte ich, dass dies auch viel eher meinem Naturell entspricht. Also übte ich mich im Großdenken. Damals kam dann auch noch die Frage auf, was mein Unternehmen überhaupt bezwecken soll. Oder wie es in 10 Jahren aussehen könnte. Anfänglich fiel ich dauernd in die alte Rolle zurück, doch wer übt, wird besser. Ich warf also den alten Geist über Bord und setzte auf einen neuen Geist. Ich begann mich früh zu fragen, was mein Unternehmen in 10 oder in 30 Jahren bewirken soll. Und fragten wie, was will ich tun, bevor ich sterbe, fingen mich an zu beschäftigen. Mit anderen Worten, ich hatte plötzlich am Anfang schon das Ende im Sinn. Wenn du das Ziel deines Unternehmens definierst, dir vorstellst, wie es in 10 oder auch in 20 Jahren aussehen soll und dabei groß denkst, wird ein großes Bild entstehen. Das meine ich sogar wortwörtlich. Am besten zeichnest du ein Bild deiner Vision. Es geht dabei weniger um künstlerisches Flair als um die Vorstellung dessen, was du wirklich willst. Du brauchst das Bild ja schließlich niemandem zu zeigen. Du solltest deine Vision in einem wirklich großen Bild ausdrücken und sie darf dir aus heutiger Sicht durchaus unerreichbar erscheinen. Die Vorteile hieraus habe ich in einem anderen Kapitel bereits erklärt. Doch wenn du ein großes Bild schon am Anfang im Sinn hast, hat das einen entscheidenden Vorteil. Sämtliche Hindernisse auf dem Weg, angefangen bei Feld 1, erscheinen dir als sehr klein. Dies geschieht dank des Verhältnisses zwischen Feld 100 Bild und dem Feld 1 Problem, auf dem du dich heute befindest. Egal wie hoch die Herausforderungen sein mögen, wenn du wirklich ein großes Ende schon am Anfang im Sinn hast, wirst du dich fast nie unterkriegen lassen. Du hast dadurch aber noch viele weitere Vorteile. Du hast ein klares Ziel, das dich so wie deine Mitarbeiter leitet. Von diesem Ziel ausgehend kannst du wiederum einfacher eine passende Strategie entwickeln. Natürlich gehst du nun Schritt für Schritt vor, bist aber in der Lage zu reflektieren und zu lernen. Du weißt, dass es ein langer Weg sein wird und dass du auf fremde Hilfe angewiesen bist. Du kannst aber nun viel einfacher und motivierter Zwischenziele stecken. Konzentriere dich auf deine einzigartigen Talente, alles andere delegiere an Mitarbeiter oder an externe Spezialisten. All das geht dir einfacher von der Hand, weil du eben weißt, wohin die Reise gehen soll. Übrigens, wirklich große Bilder bestehen nicht nur aus Zahlen wie dem Umsatz. Sie gehen tiefer, wecken Sinn und wollen die Welt besser machen. Doch der wirklich allerbeste Vorteil ist, wenn du schon am Anfang das Ende im Sinn hast, folgender. Du beginnst dein Leben zu planen und umzusetzen, bevor es andere für dich tun. Dadurch lebst du deinen Traum, übernimmst Selbstverantwortung und bist ein wunderbares Vorbild für andere Menschen. Die Menschen in deinem Umfeld sind auch deine Mitarbeiter. Durch deine Vorbilderrolle wirst du sie inspirieren und den neuen Geist im gesamten Unternehmen verankern. Ein wirklich ganz wichtiger Schritt von normal hin zu optimalen Unternehmen. Du hörtest einen kostenlosen Podcast aus dem Buch «Der gute Geist deines Unternehmens». Hat es dich inspiriert, deinen guten Geist deines Unternehmens zu aktivieren? Willst du dein Unternehmen von normal zu optimal entwickeln? In meinem Buch, welches auch als Hörbuch erhältlich ist, findest du 52 erfrischende und sofort umsetzbare Kapitel für dein Unternehmen. Und das Beste? Aktiviere nun die aus dem Podcast gewonnenen Impulse direkt in dein Unternehmen dank kostenlosen Checklisten und Arbeitsblättern unter www.brunoarecker.com.